Wir stellen uns bequem auf beide Füße, lassen den Kopf nach vorn fallen und schwingen ihn hin und her. Wir laufen ein letztes Mal und wechseln ab. Knie hoch und Fersen ans Gesäß. Hören Sie einmal die Musik. Your mind and make you move your behind as it grooves. You feel the tension.

go rock steady.